Diskussion. Fast Food finde ich spitze. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Essen ohne Zeitverlust. Gesundheitliche Schäden. Gemeinschaftserlebnis. Fastfood-Kultur der Jugendlichen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Das Kontra des klassischen Fastfoods wie Burger oder Fritten mit Mayonnaise ist eindeutig. Man nimmt so gut wie keine Nährstoffe zu sich, dafür aber tonnenweise Fett. Ich mag keine Hamburger, weil ich nach kurzer Zeit wieder hungrig bin. Pommes, Burger und Co. können Jugendliche nebenbei im Gehen verzehren und so ohne Zeitverlust ein warmes Mittagessen erhalten. Das spricht für Fastfood. Richtig, aber Fastfood wird eben schnell gegessen. Und ich will mir Zeit lassen und in Ruhe essen. Es ist sehr wichtig, eine Mittagspause zu halten und auch etwas zu essen, damit man wieder Energie für die zweite Tageshälfte hat. Dies gilt vor allem für Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und erst spät nach Hause kommen. Aber doch nicht auf diese Weise. Hamburger und Pommes sind bekanntlich ungesund. Braten in Öl macht die Speisen zusätzlich noch kalorienreicher. Dieses Fett erhöht das Herzinfarktrisiko. Die in Fastfood meist enthaltenen Zusatzstoffe können außerdem Allergien auslösen. Und da wäre noch das Salz. Ich fand diese Speisen schon immer zu salzig. Und das kann Bluthochdruck verursachen. Alles in allem spricht mehr gegen Fastfood als dafür. Wie dem auch sei, die Fastfood-Kultur blüht. Es ist trendy, in einem Fastfood-Restaurant Stammgast zu sein. Ein Gemeinschaftserlebnis, das nur Schnellrestaurants bieten können. Aber um welchen Preis? Ein sogenanntes Menü in einem Schnellrestaurant ist teuer. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fastfood und Übergewicht. Für dieses Geld gibt es jede Menge frische und gesunde Produkte. Ich habe sogar eine Studie gelesen, die belegt, dass Fastfood die Denkleistung negativ beeinflusst. Es macht nicht nur süchtig, sondern auch dumm. Sie kochen etwa jeden Tag nach der Schule? Es sei daran erinnert, dass Fastfood nicht unbedingt Burger und Fritten bedeutet. Zugegeben, der Begriff bezeichnet alles, was man schnell an einem Imbiss mitnehmen kann. Dazu gehören auch hochwertigere vegetarische Burger oder auch schnell zusammengestellte Salate. Aber die kriegt man nur am anderen Ende der Stadt. Was Jugendliche überall essen können, sind Hamburger, die jede Menge Geschmacksverstärker enthalten. Danach werden sie auch Salate als geschmacksneutral empfinden.